HR2 Kultur. Archivschätze. Ich bin Christiane Kreiner. Vor 80 Jahren entstand Hessen als ein neues Bundesland. Im Jahr 1946. Genauer im Dezember 1946, denn da wurde erst die Verfassung verabschiedet. Ein neues Land, ein moderner Präsident. Georg August Zinn. Der SPD-Politiker stand vor großen Herausforderungen. Wohnungsnot, Entnazifizierung, Integration der Vertriebenen und. Werner Wolf und Rolf Messerschmidt haben sich mit Zeitungsartikeln aus dieser Zeit beschäftigt. Wir hören sie jetzt in einer Sendung aus dem Jahr 1992. Sie zeichnen in der Sendung Radioskop ein detailliertes Bild der gesellschaftlichen Herausforderungen in der Nachkriegszeit. Hans Sarkowitsch moderierte. Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu unserem Radioskop am Maifeiertag, das sich heute nur einem Thema widmet, und zwar dem Alltag in Hessen vom Kriegsende bis zum Beginn der 60er Jahre. Im Sommer 1948 notierte die durch Hessen reisende amerikanische Schriftstellerin Kay Boyle: Jetzt war es Abend und der Regen war den ganzen Tag über gefallen, war ohne Unterlass auf die Ruinen und Trümmer der Stadt gefallen und der Wind hatte stark von den umliegenden Bergen geweht. Es war die Tageszeit, zu der man sich auf den Nachhauseweg macht, und mit dem Regen schien eine Traurigkeit auf die Straßen der Stadt zu fallen, als sei der ganzen Stadt um diese Stunde der Grund für ihre physische Zerstörung klar geworden und auch die Last ihrer Sünde, die sie fast nicht abbüßen ließ. Die Menschen, die ihre Tagesarbeit getan hatten, kamen aus den Türen halb zerfallener Gebäude, die Jalousien vor den Schaufenstern fielen mit lautem Gepolter herunter und das unruhige Treiben von Verkauf und Handel ging zu Ende. Die Straßenbahnen fuhren durch das Wetter wie Schiffe durch das Meer. So beladen waren sie mit dunklen, sich festhaltenden Gestalten, dass sie nicht für die, die warteten, anhielten, sondern weiter ruckelten in die Vororte der deutschen Stadt, während ihre Klingeln Warnungen durch den niederfallenden Regen schickten. Kay Boyles Reportagen, die sie bis 1952 vor allem in Frankfurt verfasste und im New Yorker veröffentlichte, sind im letzten Jahr unter dem Titel »Der rauchende Berg« in deutscher Übersetzung herausgekommen. Kay Boyles einfühlsamen Studien ist kaum anzumerken, dass sie aus der Sicht der Alliierten geschrieben wurden. Gerade in den Details steckt das Prinzipielle, das damals den Alltag prägte. Dagegen konzentrierten sich die deutschen Journalisten, die die lizenzierte Tagespresse belieferten, fast ausschließlich auf die Widrigkeiten und kleinen Glücksfälle, die das Leben in Nachkriegshessen mit sich brachte. Artikel aus den Jahren 1945 bis 1961 hat Werner Wolf zusammen mit einigen Kollegen ausgewählt und als dreibändige Quellensammlung in der Hessen-Bibliothek des Inselverlags veröffentlicht. In derselben Reihe ist auch die Dokumentation von Rolf Messerschmidt über die Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in Hessen bis 1955 erschienen. Beide Autoren begrüße ich jetzt im Studio. Herr Wolf, wie verlief denn der Übergang von der Diktatur in die Demokratie? Wie stark waren die Brüche in Hessen? Die Menschen waren heilfroh, dem Krieg entkommen zu sein, am Leben zu sein. Aber sie waren auch sehr pessimistisch, sehr sorgenvoll, denn die Amerikaner waren zunächst Besatzer und keine Freunde, wurden erst viel später Freunde. Und man wusste nicht, in welche Richtung alles ging. Demontagen, Prozesse, was alles den Menschen drohen konnten. Und insofern war es ein starker Bruch, aber es war auch viel Sorge in diesen Monaten und in diesen Wochen. Wie war denn jetzt die konkrete Versorgungslage? Das heißt, Sie sprachen von den ganzen Ängsten, aber 1947 zum Beispiel war ein Hungerjahr. Wie war das denn geregelt? Gab es weiterhin Lebensmittelkarten? Die Menschen hungerten. Und insofern konzentrierte sich die ganze Energie darauf, Lebensmittel zu bekommen. Zu tauschen, zu handeln, etwas zu verkaufen, zu tauschen eben. Man fuhr aufs Land zu den Bauern, bettelte Kartoffeln, stoppelte Äpfel, wie das damals hieß. Das heißt, man holte die letzten Äpfel vom Baum nach der Ernte schon. Es gab sogar Stoppelsammelstellen, man musste also die Ähren, die Kornähren, angeben behördlich. Das war überhaupt eine ungeheure Bürokratie damals. Man konnte kaum einen Schritt tun, ohne verfolgt zu werden, ohne beobachtet zu werden. Es war ein sehr hartes Leben. Und dafür gab es ja dann diese sogenannten Hofbegehungskommissionen, die guckten, was bei den Bauern noch im Stall stand. Aber es gab ja auch Kontrollen für Restaurants zum Beispiel, schreiben Sie in Ihrem Buch. Na klar, die Restaurants wiederum wurden auch kontrolliert, denn sie mussten genügend Fett in ihren Speisen haben. Wehe, sie hatten statt 5 Gramm nur 3 Gramm Fett in einer Soße. Ja, und es gab auch eine, was mich sehr überrascht hat, ein sogenanntes Kraftfahrzeugmissbrauchgesetz. Das heißt, Autofahrten waren damals genehmigungspflichtig. Man muss sich mal vorstellen, es gab in Wiesbaden 1949 noch 40 Taxen und aber auch 15 Pferdedroschken, die auch als Taxen fuhren. Und die Taxis durften im Monat nur 40 Liter Benzin verbrauchen. Das heißt, man kann sich ja ausrechnen, wie weit die dann fahren konnten. Das war ja kaum lohnend dann. Wie sah es denn, wenn die Ernährungslage schon sehr schlecht war, wie sah es denn mit dem Wohnraum aus? Kassel zerstört, Frankfurt zum großen Teil zerstört, Hanau standen, glaube ich, noch 3 Häuser 1945. Wo lebten denn die ganzen Menschen? Also man kann sagen, sie lebten auf engstem Raum, in einem Raum 10 Menschen. Im Sommer waren die Parkbänke überfüllt. Sie wohnten in Bunkern, in Lagern, in Kasernen. Etwa 40% der Bevölkerung war neu. Obwohl 70% der Städte zerstört waren, auf dem Land war es natürlich besser, auf dem Land war mehr Wohnraum da, aber es gab auch Beschlagnahmungen durch Amerikaner. Das war eine der Hauptsorgen, wo wohnt man, wenn man, vor allem wenn man nicht schon immer da gewohnt hat. Ich habe in Ihrem Buch da auch einen Bericht gefunden über das transportable Mini-Wohnhaus mit 8,55 Quadratmetern Wohnfläche. Wie sah das denn aus? Naja, die Einraumwohnung als Begriff, in der eben alles drin war, Klappbett, zum Waschen etwas, alles in einer Mini-Ausführung. Aber ich glaube, wer was Neues hatte, und selbst wenn es ein Raumding war, war doch glücklich, schon mal so weit gekommen zu sein. Und wie sah es denn dann mit der Kriminalität aus, wenn alles fehlte? Naja, es gab in Städten Räuberbanden. Man fand nichts Besonderes dabei, Kohlen zu klauen aus Zügen. Die Kleinkriminalität war etwas fast Erlaubtes. Es gab auch in Frankfurt Verbrechen schon und es gab schon Rauschgift. Alles, was wir heute auch noch kennen, natürlich in einem sehr viel kleineren Maße. Erhebliche Probleme in den Städten. Auf dem Land, sagten Sie, sah alles besser aus. Herr Messerschmidt, wurden denn die zahlreichen Vertriebenen, die nach Hessen kamen, es waren ja in diesen Jahren wohl sehr viele, Sie werden uns sicherlich gleich die Zahl sagen, hatten die denn jetzt ihren Wohnraum vor allem auf dem Land oder wurde da auch schon in den Städten das, was noch stand, an Häusern beschlagnahmt? Also die Vertriebenen sind ganz gezielt aufs Land gelenkt worden. Und zwar ist das aufgrund auch eines Beschlusses der amerikanischen Militärregierung geschehen. Sie müssen halt sehen, dass auf der Potsdamer Konferenz zwischen den großen Alliierten 3 der Beschluss gefasst worden ist, die deutsche Bevölkerung aus dem Osten in das restliche Deutschland zu transferieren. Das hört sich jetzt erstmal so rein sachlich etwas merkwürdig an, aber es war im Grunde genommen wirklich von den Bedingungen her ein Transferieren. Man hat sich also erstmal keine Gedanken gemacht, was das für das restliche Deutschland bedeutet und hat dann sehr schnell natürlich erkannt, dass durch den hohen Grad der Zerstörung in den Städten diese Menschen nur auf das Land untergebracht werden konnten. Man muss sich das Ganze jetzt auch so vorstellen, es ist eine etwas improvisierte Geschichte gewesen. Man hat das sehr schnell erkannt und hat sich dann Gedanken gemacht. Und die Einweisung verlief im Grunde genommen so, dass man die Wohnbevölkerung genommen hat, der Landkreise von 1939 und hat die Bevölkerung, die dann hier mit den Transportzügen 1946 vorrangig kam, das waren etwa 400.000 Menschen, in die Landkreise anteilig entsprechend der dortigen Einwohnerzahlen von 1939 eingewiesen. Sie haben Dokumente gesammelt und aus denen geht ja deutlich hervor, dass die Vertriebenen nicht nur auf Verständnis stoßen konnten. Herr Wolf hat vorhin gesagt, dass zum Teil 10 Menschen in einem Raum lebten. Das wird ja dann bei den Einquartierungen auch nicht anders gewesen sein. Wie sah es denn konkret aus? Auf was konnten Vertriebene erstmal hoffen hier? Also man muss sagen, die Bedingungen waren erst ungleich schlechter in den Städten. Sie wurden aber mit der Vertriebenenaufnahme dann auch auf dem Lande wesentlich ungünstiger, allerdings nicht so ungünstig, dass man jetzt sagen könnte, es wären etwa 10 Personen pro Raum. Also ich habe Zahlen zum Beispiel für den Regierungsbezirk Kassel gefunden. Da wird von 2 bis 4 Personen pro Raum. Man muss sich natürlich jetzt vorstellen, in der Stadt gibt es relativ große Wohnräume. Auf dem Land, in den kleinen Bauernhäusern, sind es natürlich nur kleine Stuben. Das heißt, die Enge war schon beträchtlich. Was jetzt die Probleme betrifft, die nahmen mit der Zeitdauer zu. Das heißt, anfänglich sind die Leute noch sehr offen aufgenommen worden. Das heißt, die Bevölkerung wurde im Winter 1945, 1946 darauf vorbereitet. Das heißt, es sind verschiedene Hilfsaktionen gestartet worden, weil man muss davon ausgehen, also dass der größte Teil fast ohne jegliche Habe gekommen ist, die ihnen am ehemaligen Wohnort von den dortigen Behörden konfisziert worden ist oder während der Fahrt noch abgenommen wurde. Das heißt also, sie brauchten alles Mögliche, jetzt Gebrauchsgüter, Lebensmittel. Das heißt dann aber auch von der Versorgungslage her waren sie ungleich schlechter gestellt als die Einheimischen, die hier doch über ein bestimmtes Beziehungsgeflecht verfügten. Das heißt also, Verwandte hier hatten, Nachbarn, Leute kannten, die vielleicht auf dem Bauernhof über Lebensmittel verfügten und sich dann halt die Sachen ungleich leichter beschaffen konnten. Die Versorgungslage wurde ja 1948 besser mit der neuen D-Mark, mit der Währungsreform. Herr Wolf, Sie haben trotzdem eine Zäsur gesetzt bei Ihrem dreibändigen Werk mit dem Jahr 1949. Warum? Es sind zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass 1949 das Grundgesetz in Kraft gesetzt worden ist. Eine wichtige Zäsur bis heute. Der andere Grund ist, dass das praktische Leben nach der Währungsreform nicht sofort besser geworden ist. Es gab erstmal Inflation, es gab nach wie vor Arbeitslosigkeit, es gab Versorgungsschwierigkeiten. Die Wirtschaft hat lange Zeit gebraucht, um sich zu konsolidieren, um anzulaufen. Und daher ist das Jahr 1949 auch in dieser Hinsicht eine Zäsur. Aber danach ging es doch relativ schnell. Also die Gewerkschaften haben doch, wenn ich das in ihrem Buch entnehmen kann, mit Streiks sich doch innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel erkämpft. Ob das ein Mutterschutzgesetz, ein Kündigungsschutzgesetz war. Das ging doch nur, wenn die Wirtschaft florierte. Ja, die Zäsur war 1950. Ab dann ging es stetig und schnell aufwärts. Und 1951 wurden auch die ganzen sozialen Sicherungen eingebaut in unseren Staat, die wir heute noch haben. Und das Bruttosozialprodukt hat sich dann von 1950 bis 1955 vervierfacht. Das war dann doch ein fast schon Aufschwung, der dann später das Wirtschaftswunder ankündigte, zu dem wir ja auch noch kommen werden. Das heißt, die Versorgungslage war ab 1950 dann schon zufriedenstellend. Ja, man konnte ja auch schon den ersten Käfer im Schaufenster sehen. Man hatte seinen Roller schon und sein Motorrad. Also es ging ganz deutlich aufwärts. Was hat das aber jetzt mit sich gebracht für die Diskussion über Rollenverständnis Mann-Frau? Zuerst waren ja die Frauen in der frühen Nachkriegsphase sehr stark. Sie mussten die Familien ernähren, sie mussten Ordnung in den Städten schaffen, während die Männer noch in Kriegsgefangenschaft waren. Jetzt, als die Männer zurückkamen, änderte sich doch das, glaube ich, erheblich wieder. Die Frauen hatten sich im Krieg und nach dem Krieg, als die Männer in Gefangenschaft waren, sehr bewährt. Sie stellten, wie man damals sagte, ihren Mann. Als die Männer zurückkamen, wurden sie erstmal verdrängt, sehr weitgehend verdrängt, mussten zurück ins Heim und an den Herd. Aber diese Bewährung in der Kriegszeit, Nachkriegszeit, hat dann doch stetig zu einer Beschäftigung der Frauen geführt, zu einem höheren Ansehen geführt. Es gab dann auch sehr bald eine Diskussion über Managerinnen, über die Frau, die einen Betrieb führt. Die Frau hatte jedenfalls dann 1955 ein ganz anderes Ansehen als 1938 etwa. Und das schlägt sich dann auch in den Zeitungsartikeln nieder, in diese Diskussion. Ja, es wurden ja auch Arbeitskräfte gesucht ab 1955. Und es wurde also der Typ der Frau, die ihren Mann steht, ich sage das nochmal, das war ein Ausdruck von damals, wurde auch in den Zeitungen gepflegt. Wie war es denn mit einem anderen großen Problem, das die Menschen damals auch belastete, der Entnazifizierung? Das setzte ja sehr früh ein. Kay Boyle, die wir am Anfang schon zitiert haben, schildert in ihren Reportagen immer wieder NS-Prozesse, die wohl in großer Zahl und sehr spektakulär auch stattfanden. Aber wie wurde in Hessen denn die Entnazifizierung auch von kleineren Parteiangehörigen und natürlich auch von den wirklichen NS-Verbrechern durchgeführt? Die Menschen fanden das Verfahren, das die Amerikaner eingeführt hatten mit Fragebögen und mit genauer Durchleuchtung, etwas ungerecht. Das ist wie heute auch in den neuen Bundesländern, wo die Kleinen werden gefangen, die Großen werden laufen gelassen. Es wurde dann ja auch geändert. Generell In den Zeitungen ist diese Frage sehr wenig diskutiert worden. Es gab auch eine Scheu, das zu diskutieren. Erst viel später ist dann die Diskussion offener geworden. Und wie wurde die Entnazifizierung dann ab 1949, als es dann die Bundesrepublik gab, durchgeführt? Also der Fragebogen existierte natürlich nicht mehr. Die alliierten Gerichte waren da dann auch nicht mehr beteiligt. Das heißt, wer führte das durch und wie lief das an? Ja, dann gab es natürlich die Prozesse gegen Kriegsverbrecher, die in der Öffentlichkeit sehr beachtet worden sind, die auch, glaube ich, für das Denken der Deutschen sehr wichtig waren. Denn die Prozesse mussten dann zu einer Diskussion führen, die dann immer stärker geworden ist. Und die dann auch in den Zeitungen dokumentiert worden ist. Dann. Hessen hat, Herr Messerschmidt, ja eine Besonderheit. Es lag an der Zonengrenze. Und das bedeutete auch, dass sehr viele Menschen aus der sowjetischen Besatzungszone, dann aus der DDR, nach Hessen flüchteten. Das war ja wohl auch am Anfang noch recht einfach möglich. Ja, am Anfang muss man sagen, also es waren ja keine größeren Sperreinrichtungen und solche Dinge vorhanden, sodass also es im Grunde genommen eine ganz einfache Wanderung war. Man packte seine Sachen zusammen und konnte einfach hier rüberkommen. Also es war relativ unproblematisch. War es denn auch unproblematisch dann mit der Aufnahme dieser Menschen, die ja nun ihr Hab und Gut nicht mitnehmen konnten? Die Aufnahme ist dann relativ schnell geregelt worden, das heißt also 1949-50 durch das sogenannte Notaufnahmeverfahren. Das heißt, es wurden spezifische Notaufnahmelager eingerichtet, unter anderem in Gießen, wo dann diese Menschen aufgenommen werden konnten und erstmal die Versorgungslage gesichert war und Pässe ausgestellt wurden, das heißt Flüchtlingsausweise. Also wo dann in gewisser Weise das durch die staatliche Bürokratie schon geregelt war, was vorher bei den Vertriebenen starke Schwierigkeiten gemacht hatte, weil man mit dieser ganzen Thematik halt aus den Zeiten davor keine große Erfahrung hatte, halt auch aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab damals zwar Flüchtlinge, aber man hat in dieser Dimension war man mit der Problematik nicht vertraut. Es gab ja dann auch den Hessenplan. Was besagte denn jetzt der Hessenplan? Der Hessenplan war ein spezielles hessisches Eingliederungsprogramm, das heißt, eine Umsiedlung fand innerhalb des Landes statt. Das war vorrangig eine Umsiedlung aus dem ländlichen Raum in die Industrieregion. Das heißt, der Schwerpunkt Frankfurt hat hier maßgeblich profitiert. Die Flüchtlingsbevölkerung ist in Frankfurt sehr schnell auf etwa 100.000 angestiegen. Und der ländliche Raum wurde in gewisser Weise entlastet. Das Programm sah aber auch noch drei andere Maßnahmen vor. Das eine war der Wohnungsbau, weil es da ja allerorten fehlte. Das andere war in gewisser Weise eine Förderung industrieller Arbeitsplätze und auch in gewisser Weise in der Landwirtschaft, wobei die Landwirtschaft natürlich schon im Strukturwandel seit einigen Jahrzehnten begriffen war und es da erhebliche Probleme gab. Das heißt also, im Grunde genommen konnte man nur auf industrielles Wachstum setzen, was sich dann ja auch in den 50er Jahren gezeigt hat, dass das der richtige Schritt war. Und das industrielle Wachstum sah dann auch so aus, dass man sich Gedanken machte, nicht nur Schwerpunktregionen wie Frankfurt zu fördern, sondern auch den ländlichen Raum, zum Beispiel im Regierungsbezirk Kassel, dann mit schwerpunktmäßiger Industrieansiedlung dann zu fördern. Bei Herrn Wolf findet man in den Büchern auch Zeitungsartikel, wo sich darüber mokiert wird, dass die Vertriebenen als lästige Konkurrenz aufgefasst wurden, dass man versuchte, sie sich irgendwie vom Leib zu halten. Also lästige Konkurrenz, da habe ich auch einiges zu gefunden. Sie haben eben zum Beispiel angesprochen auf die Rolle der Frauen. Es gibt zum Beispiel am Anfang eine sehr starke Konkurrenz der Handwerkskammern, die natürlich jetzt eine erhebliche Konkurrenz in den vertriebenen Handwerkern sehen. Und es gibt von den Handwerkskammern, teilweise auch von den Industrie- und Handelskammern, Beschlüsse, dass also das Doppelverdienertum nach Möglichkeit abgeschafft werden soll. Doppelverdienertum bedeutet in dem Maße, dass halt also Frauen dann nicht mehr beschäftigt sein sollen, wenn der Mann in der Familie schon beschäftigt ist. Und das bezog sich vorrangig auf vertriebenen Familien. Das heißt also, die Flüchtlingsfrau wurde sehr stark verdrängt. Und ein interessanter Gesichtspunkt ist vielleicht noch der, dass also diese Zäsur 48, die sie eben ansprach, für die Vertriebenen nicht in dem Maße positiv zu werden ist, sondern dass man da eher davon ausgehen muss, dass also der wirtschaftliche Aufschwung immer etwas zeitverzögert bei ihnen dann vonstatten ging, weil sie halt sehr benachteiligt waren. Das heißt also faktisch, mit der Währungsreform ist eine gewisse Geldstabilität erreicht worden und da ist das große Problem, dass die Vertriebenen halt über kaum Kapital verfügten. Das heißt also vorher, wenn sie sich in bestimmten Nischen handwerklicher Art oder so dann betätigt hatten, fiel das dann dort weg, weil dann Betriebe angemeldet werden mussten. Man musste konkurrenzfähig sein und es ist also 48 sind einige vertriebene Betriebe dann wieder bankrott gegangen oder in Konkurs gegangen. Was sich natürlich im Laufe der Zeit geändert hat, denn ab 1955 beginnt das Wirtschaftswunder und damit natürlich auch der riesige Bedarf an neuen Arbeitskräften, dass ja schließlich sogar so weit geht, dass Gastarbeiter nach Deutschland geholt werden. Was bedeutete denn dieser gewaltige Aufschwung für Hessen und wo kam er her erstmal? Für die Menschen hat der Aufschwung bedeutet, dass sie in Urlaub fahren konnten. Die Reise in den Süden war der Traum aller Menschen. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur ein Drittel der Menschen mal richtig weg gewesen. Dann hat man eine Waschmaschine angeschafft. Man hat einen Eisschrank angeschafft. Das war auch vorher nur 10%. Und natürlich, man hat versucht, an ein Auto heranzukommen. Das Auto war der große Traum der damaligen Zeit. Aber es gab natürlich auch damals schon Ängste. Die Ängste vor der atomaren Bedrohung. Auch, habe ich gesehen, wurde in den Zeitungen schon über Umweltverschmutzung diskutiert. Ja, das ist sehr interessant. Von heute her gesehen, in Frankfurt wurde gegen das Fällen von Bäumen protestiert. Die Luftverschmutzung stand in den Zeitungen. Auch die Verschmutzung des Maines durch Waschmittel. Es wurde berichtet, es wurde gemessen, aber es gab keine Reaktion der Politik. Es gab keine Maßnahmen dagegen. Da musste erst noch alles sehr viel schlimmer werden, bis dann die Politiker mal drauf kamen, dass hier neue Gesetze gemacht werden müssen. Und es gab auch die Angst vor der Automation, also schon die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes wieder. Ja, es gab bereits 1957 bei Höchst hier in der Nähe eine große Rechenanlage, einen Computer sozusagen, der natürlich dann Arbeitsplätze eingespart hat. Es war auch eine Angst, dass die Maschine dem Menschen das Denken wegnehmen könnte, dass man also dann weniger qualifizierte Arbeit vollbringen müsste, was so nicht eingetreten ist. Um nochmal auf die Vertriebenen zum Schluss zurückzukommen, diese Zeit 1955 bis 1961 ist ja auch dadurch geprägt worden, dass es so glänzend gelungen ist, die Vertriebenen einzugliedern. Es sind ja große Zahlen gewesen, also 1952 alle 750.000, die in Hessen lebten. Wie ist das denn letztlich gelungen und welche Interessenvertretung hatten denn die Vertriebenen, die sie so stark machte? Also ich denke, dass es gelungen ist, da gibt es mehrere Gründe für. Der eine Grund ist der, dass also die Flüchtlinge von Anfang an als deutsche Staatsbürger akzeptiert wurden. Das heißt, dass also rechtlich die Grundlage geschaffen worden ist für ihre Aufnahme und Eingliederung hierorts. Das andere war zum Beispiel das, dass wirtschaftlich sie ein erhebliches Nachfragepotenzial darstellen. Das heißt auch in gewisser Weise natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Das heißt, das Wirtschaftswunder basiert im Grunde genommen zu einem erheblichen Teil auch darauf, dass hier also ein großes Nachfragepotenzial da war, die also im Grunde genommen nichts besaßen, sondern sich alles neu anschaffen mussten. Das kann man sehr schön auch daran sehen, dass also zum Teil heutzutage noch Wohnungen von älteren Vertriebenen ganz typisch in der Kultur der 50er Jahre eingerichtet sind. Also man sieht da ganz deutlich, dass sie in dieser Zeit sich hier quasi eingerichtet haben, also dass die 50er Jahre speziell dafür stehen. Und ein dritter Punkt ist im Grunde genommen der, das ist die Selbstorganisation der Vertriebenen. Das heißt, in einem gewissen Maße halt auf der Basis von Selbsthilfe schon sehr früh. Es gibt erste Anfänge schon 1946. Das heißt, man trifft sich auf Ebene jetzt konfessioneller Art, zunächst im Freien, dann in der Kirche. Und darüber entstehen bestimmte Hilfsorganisationen, Hilfsverbände. Die sind zunächst durch die amerikanische Militärregierung verboten. Es wird aber 1947 gelockert, sodass die ersten Kreisverbände der Flüchtlinge ins Leben gerufen werden, die sich sehr stark für die Interessen der Flüchtlinge machen und diese Gruppen wachsen dann sehr stark zu vertriebenen Verbänden und zu Landsmannschaften, was also zwei unterschiedliche Stränge sind, wobei die Landsmannschaften stärker für den kulturellen Bereich da sind, das heißt also die Kultur- und Brauchtumspflege dieser Menschen. Und natürlich auch zu Parteien. Der gesamtdeutsche Block, Bund der Heimatvertriebenen Entrechteten, war ja sogar Regierungspartei, Mitregierungspartei in Hessen. War Regierungspartei in den 50er Jahren. Das war der große Schwerpunkt auch der politischen Arbeit dieser vertriebenen Partei. Und mit dem allmählichen Rückgang ihrer Mitgliederzahlen und ihrer Wählerzahlen kann man dann auch sehr schön sehen, dass die Eingliederung positiv verlaufen ist. Das heißt also, diese Flüchtlingspartei wurde allmählich obsolet und damit kann man natürlich auch sehr schön aufzeigen, dass also die Eingliederung gelungen ist. Es gibt ja durchaus einige Parallelen zu der Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahren. Schönen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Das war eine Sendung aus dem Jahr 1992. Hans Sarkowitsch im Gespräch mit Werner Wolf und Rolf Messerschmidt über die Anfänge des Bundeslandes Hessen. Politisch geführt wurde das Land von dem Juristen und SPD-Politiker Georg August Zinn. Er war von 1950 bis 1969 der Ministerpräsident Hessens. Im Jahr 2001 erinnerte eine öffentliche Veranstaltung des Hessischen Rundfunks an Zinn. Es waren Gespräche mit dem SPD-Politiker und dem ehemaligen Ministerpräsident Holger Börner und mit dem ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt. Die Redakteurin der Sendung, Viola Seife, leitet die Sendung ein. Heute vor 100 Jahren wurde in Frankfurt am Main Georg August Zinn geboren, SPD-Politiker und fast 20 Jahre lang von Anfang der 50er bis zum Ende der 60er Jahre Ministerpräsident in Hessen. Umfragen zufolge erreichte kein anderer Landespolitiker bei der Bevölkerung einen solchen Bekanntheitsgrad wie Zinn. In seiner Ära und während seiner 5 Kabinette leitete Zinn eine Reihe von Reformen ein. Er siedelte nach dem Krieg Industrie in ländlichen Gebieten an, reintegrierte Flüchtlinge und Vertriebene und führte Mittelpunktschulen ein. In den folgenden 50 Minuten möchten wir Sie einladen zu einer Art persönlicher Wiederbegegnung mit dem früheren hessischen Ministerpräsidenten. Arrangiert hat sie unser Studio Kassel. Beteiligt haben sich ein weiterer ehemaliger hessischer Ministerpräsident, nämlich Holger Börner, und der frühere Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt. Sie beide kannten und schätzten Georg August Zinn und sie erinnern sich im Folgenden an ihre politischen und persönlichen Treffen mit ihm. Eingeladen hat die beiden Zeitzeugen unser Moderator Klaus Krimmel. Wir bringen die Aufzeichnung einer Live-Veranstaltung in Kassel vom Mittwoch dieser Woche. Wir sind hier im Ständehaus in Kassel, dem Tagungsort des Landeswohlfahrtsverbandes. Und das ist bereits der erste Einstieg in die Person dessen, über den wir heute sprechen. Georg August Zinn hat neben vielen anderen Dingen auch die Gründung des Landeswohlfahrtsverbandes im Jahr 1953 betrieben, im Zuge seiner Bemühungen um den Wiederaufbau oder respektive den Aufbau des neu gegründeten Landes Hessen. Und wir wollen heute versuchen, mit zwei bekannten SPD-Politikern diese Person wieder erstehen zu lassen. Und der Effekt, der auftauchen wird, wird unterschiedlich sein. Für die Jüngeren wird es heißen, das wird direkt erzählte Geschichte. Und für die Älteren wird es ganz ohne Frage eine Fülle von Erinnerungen wachrufen. Insofern versuchen wir heute nicht nur die Annäherung an die Person von Georg August Zinn, sondern auch an die Zeit, die sein Leben umspannt hat, insbesondere natürlich mit einem Akzent auf den letzten 52 Jahren, will sagen seit der Verabschiedung des Grundgesetzes. Aber wenn man über diese 52 Jahre redet, muss man natürlich auch über die Jahre reden, die dem vorausgegangen sind. Und so insofern, Holger Börner, die Frage an Sie, wie und wo haben Sie Georg August Zinn kennengelernt? Georg August Zinn war in meinem jungen politischen Leben der Bezirksvorsitzende der SPD in Hessen-Nord. Und er war mit meiner Familie verbunden. Er hat 1933 meinen Vater verteidigt als junger Anwalt. Und wenn ich zusammenfassend sagen darf, er war väterlicher Freund und Förderer meines politischen Weges. Ich habe ihn damals in einer Bezirkskonferenz kennengelernt. Ein Mann, der im Vergleich zu den anderen Sozialdemokraten, die damals agierten, 20 Jahre jünger war. Er war in den 40ern und die meisten, die 33 überlebt hatten, waren schon 60 oder gar 70 Jahre alt. Er war ein Hoffnungsträger der damaligen SPD und es zeigte sich sehr bald, auch nachdem er Ministerpräsident geworden war, dass er eine Vision eines modernen Hessens hatte. Rudi Arndt, auch an Sie die Frage, wie, wann und wo haben Sie Georg August Zinn kennengelernt? Ich habe Georg August Zinn schon 1946 kennengelernt. Damals war ein Frankfurter Landtagsabgeordneter mit dem Namen Arthur Kaspari, der die Aufgabe hatte, auch als Sprecher mit an der Hessischen Verfassung zu arbeiten. Und er hat mich als jungen Studenten damals gebeten, da einige Arbeiten, Bibliotheken und so weiter zu wälzen. Habe ich getan und dabei habe ich Georg August Zinn kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Auf jeden Fall, ich wollte natürlich ursprünglich all die Unterlagen für die Weimarer Verfassung zusammenholen. Da sagte Georg August Zinn zu mir, nein, ich bin viel mehr interessiert an der Paulskirchen Verfassung. Bring mir bitte die Materialien für die Paulskirchen Verfassung und die werden wir als ein Muster für die Hessische Verfassung betrachten. Er hatte den Untergang der Weimarer Republik ja erlebt. Er war Gegner von Freisler, dem späteren Präsidenten des Nazi-Volksgerichtshofs, hier in der Stadtverordnetenversammlung. Da gibt es eine wunderbare Anekdote aus der Stadtverordnetenversammlung hier in Kassel. Sie können sie viel schöner erzählen als ich. Ich habe sie nicht erlebt. Ich habe sie ja auch nicht erlebt. Ja, aber Sie sind objektiver in solchen Dingen. Er hat Freisler, um Ihrer Bitte zu entsprechen, der immer Tobsuchtsanfälle als Redner bekam, durch den Anruf an eine, heute würde man sagen, Notarzt, oder? Ja, Hospitant. Also das war im Grunde einer, der sich mit Tobsüchtigen beschäftigte und die wurden hier in das Karlshospital eingeliefert. Die kamen mit der Trachbar in die Stadtverordnetenversammlung und haben Freisler in die Zwangsjacke gebracht. Das war auf dem Hintergrund des damaligen politischen Kampfes. Man muss ja wissen, das Ende der Weimarer Republik war praktisch Bürgerkrieg. Ein einschneidendes Erlebnis in der Stadtverordnetenversammlung von Kassel. Und Freisler hat das Zinn nie vergessen. Zinn hat unter den Nazis gelitten. Freisler hat dann solche Einflussmöglichkeiten gehabt, dass Zinn, der ab 1931 in Kassel als Rechtsanwalt praktiziert hat, auch verhaftet worden ist, teilweise in das genommen wurde, was man damals umschreibend schutzhaft genannt hat. Um diese Zeit, Herr Börner, hat aber die erste Beziehung zwischen Georg August Zinn und Ihrer Familie stattgefunden. Ja, ich sagte schon, er war der Verteidiger meines Vaters in einem Prozess, den die Nazis mit dem Titel Vorbereitung zum Hochverrat umschrieben haben. Das heißt, mein Vater hatte in einem Flugblatt zum Widerstand aufgerufen und das war für die Nazis ein Staatsverbrechen. Er hat dafür 2,5 Jahre KZ kassiert. Und dann? Wie ist das weitere Schicksal Ihres Vaters? Anschließend hat er immer außerhalb von Kassel gearbeitet, als Polier auf dem Bau, um nicht diejenigen oft zu sehen, die ihn 1933 schwer misshandelt hatten in unserem Dorf. Ich denke, ein solcher kurzer Einblick in sehr persönliche Schicksale gehört dazu, wenn man versucht, sich der Person eines Politikers zu nähern, der diese Erfahrungen gemacht hat, der selbst verfolgt worden ist. Der Bruder von Georg August Zinn ist auch von den braunen Machthabern umgebracht worden. Woraus, glauben Sie, haben die Menschen, die Sie nach dem Krieg als Mitzwanziger, als gestandene Erwachsene erlebt haben, woraus, glauben Sie, haben die Menschen damals die Kraft gezogen, diesen Wiederaufbau Deutschlands in Gang zu bringen? Ich glaube, es war diese schreckliche Erfahrung der Diktatur und auch des Kriegserlebnisses. Man darf ja nicht vergessen, Georg August Zinn war Soldat und in dieser Zeit zum Schluss, und er wäre sicher am 20. Juli nach dem Attentat wieder verhaftet worden, wenn er nicht als Mitglied, als Soldat, als Mitglied der Wehrmacht praktisch unauffindbar war für die Machthaber. Und auf Ihre konkrete Frage, was hat sie getrieben, was war ihr Credo, würde ich sagen, einmal das nie wieder. Zinn war deshalb ein streitbarer Demokrat, ein Mann, der wusste, die Demokratie muss sich gegen ihre Feinde wehren, gerade aus den Erfahrungen von 1933. Und er wusste, Deutschland kann nur durch harte Arbeit wieder aufgebaut werden. Und das war wohl auch sein entscheidendes Motiv, in den Parlamentarischen Rat zu gehen und am Grundgesetz mitzuarbeiten. Er war ja Mitglied der Redaktionskommission, also einer von den vier Persönlichkeiten, die das Grundgesetz formuliert haben, das ja am vergangenen Mittwoch 52 Jahre alt geworden ist. Und er war einer von sechs Hessen, die das Grundgesetz unterschrieben haben. Ja, es muss gerade in diesem Saal daran erinnert werden, dass eine zweite Hessin einen großen Verdienst hat, nämlich Elisabeth Selbert, die ja die Gleichberechtigung ins Grundgesetz geschrieben hat. Das heißt, erstmal die Männer überzeugt hat, dass das überhaupt ins Grundgesetz gehört. Das war die eigentliche Schwierigkeit. Ja, das war. Und sie hat darüber, sie war meine Anwältin in den letzten Jahren ihres Lebens, sehr oft resignierend gesprochen, aber sie war zäh und sie hat sich durchgesetzt. Und deshalb habe ich auch während meiner Ministerpräsidentenzeit den Elisabeth-Selbert-Preis gestiftet, um deutlich zu machen, hier ist wie bei Zinn ein geschichtliches Verdienst. Elisabeth Selbert könnte auch einen Abend voller Erinnerungen füllen, aber wir haben heute Georg August Zinn an seinem 100. Geburtstag zu erinnern, zu versuchen. Das war ja dann ganz kurz aufeinanderfolgend. Sie haben es eben gesagt, er war zunächst Landgerichtspräsident hier in Kassel, eingesetzt von den Amerikanern, dann Justizminister unter zunächst einem parteilosen Ministerpräsidenten, dann im Parlamentarischen Rat, dann kurz im Bundestag und dann wurde er 1950 am 14. Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt. Was waren da die Gedanken eines jungen Falkenführers, der das miterlebt hat und nicht ahnte, dass das eigentlich nur der Vorvorgänger war? Ja, also ich muss sagen, wir waren alle stolz, denn wir Kassler sind ja Lokalpatrioten. Und Zinn war einer von uns. Er wohnte ja schon vor 33 Jahren. Obwohl er in Frankfurt auf die Welt gekommen ist, das muss man fairerweise sagen. Das muss man sagen, das hat er auch nie vergessen. Er hat auch immer noch einen leichten Frankfurter Sprachklang gehabt, sein ganzes Leben. Aber er war mit Leib und Seele hier in Nordhessen verwurzelt. Und auch da gab es eine persönliche Beziehung, die heute die Leute nicht mehr wissen. Sein Vater war Ingenieur bei Henschel und er hat immer mit dem Schicksal dieser Firma sehr viel zu tun gehabt. Er hat sich sehr um die Arbeiter gekümmert. Er hat öfters dort geredet. Die größte Kundgebung, die wir jemals da gemacht haben, in der großen Lokhalle mit über 5000 Leuten, war eine Kundgebung zum Landtagswahlkampf mit Georg August Zinn. Zum Landtagswahlkampf müssen jetzt einfach mal kurz springen und nicht immer in der Chronologie bleiben. Das ist ein Plakat, das, wenn es kein originales ist, so doch zumindest eine Reproduktion. Da steht schlicht drauf Hessen vorn mit Dr. Zinn. Und der Slogan Hessen vorn stammt aus dem Jahr 1962, wenn ich das richtig habe. Wie ist der Slogan entstanden? Der Slogan ist entstanden im Grunde, dass die hessische SPD-Politik sich auf die Person Zins konzentrierte. Es gab noch eine gehörzere Formel. Ich habe ja damals im Wahlkampf schon mitgeholfen und die hieß einfach, ich bin für Zinn. Ja, das war ein Slogan. Ich sage immer, die Politik ist grundsätzlich das Bemühen, komplizierte Dinge einfach darzustellen. Die SPD Was hat den es, Politikern mit unterschiedlichem Erfolg gelingt. Ja, die SPD hat es Jahrzehnte im Gegenteil versucht. Ne? Aber Spaß beiseite. Entscheidend ist, mit Zinn manifestierte sich erstmal die Vision eines modernen Hessens. Hessen war ein Trümmerhaufen und drumherum war Landwirtschaft alter Prägung und Hunderttausende von Flüchtlingen und Heimatvertrieben, die auf den Dörfern saßen, keine Arbeit hatten, die schnell integriert werden mussten und zwar am meisten durch den Arbeitsplatz. Das ist auch der Grund, weshalb er in seiner Politik dem sozialen Wohnungsbau in den Städten so große Stellenwert gegeben hat. Und vor allen Dingen für das Land diese wie er es nannte, soziale Aufrüstung des Dorfes mit Dorfgemeinschaftshäusern, mit modernen Schulen, mit Kindergärten. Das heißt, er wusste, und das hat er in vielen Reden gesagt, das Leben auf dem Lande muss wieder lebenswert werden. Sie haben jetzt eine ganze Menge von Stichworten schon genannt, die wir vielleicht dann versuchen, einzeln ein bisschen abzuarbeiten. In der Zeit, bevor Zinn Ministerpräsident wurde, also von zwischen Kriegsende und 1950, waren ja die eben von Ihnen angesprochenen Flüchtlinge und Vertriebenen schon hier. Und da ging es in erster Linie darum, diese wirklichen Menschenmengen auch unterzubringen und dafür zu sorgen, dass sie zunächst was zu essen kriegen und dann möglicherweise auch einen Arbeitsplatz. Das ist ja für alle die, die nach dem Krieg auf die Welt gekommen sind, graue Theorie. Insofern wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir das versuchen könnten, so an einem oder zwei Beispielen ein bisschen plastisch werden zu lassen. Also die Jahre 46, 47, 48 waren Hungerjahre. Das muss man wissen. Und wer nicht irgendwo ein Stück Land hatte, wo er Kartoffeln anbauen konnte, also auf dem Dorf, oder in Untermiete bei einem Bauern saß, nicht gern geduldet. Ne? Das muss man wissen. Also wenn ich heute immer die Diskussion über Ausländer höre, dann erinnere ich mich an die Situation im Landkreis Kassel 1946, 47, wo der Bürgermeister ein sehr unpopuläres Amt hatte, denn er musste rumgehen und musste Wohnungen beschlagnahmen für die, die zu Hunderten aus dem Sudetenland oder aus Schlesien oder anderswo in unser Land gekommen waren. Und als dann der Wohnungsbau einsetzte, das können Sie heute noch in verschiedenen Dörfern sehen, da hat man die Flüchtlinge neben das Dorf gesiedelt. Wenn Sie heute nach Rotwesten kommen, hier im Landkreis Kassel, dann ist links das alte Dorf und rechts ist die Flüchtlingssiedlung. Und erst in späteren Jahren, als Georg August Zinn mit dem BAE eine Koalition hatte, da habe ich zusammen mit Gustav Hacker in dem Dorf eine Versammlung gemacht und da kam es aus beiden Seiten. Sonst machten sie immer getrennte Versammlungen, hier der BAE, dort die SPD. Also ich will nur sagen, das war ein langer Prozess der Annäherung dieser sehr verschiedenen Menschen. Dass das Einströmen der Flüchtlinge wirtschaftlich eine große Bereicherung unseres Landes war, wie in historischer Zeit zum Beispiel für die Hugenotten, die ja auch Hessen vorangebracht haben, ist eine ganz andere Frage. Und das ist auch erst später natürlich erkannt worden, im Augenblick, als es andauert. Nein, man muss ja wissen, bevor Zinn Ministerpräsident wurde, hat Hessen eine große Koalition gehabt mit der CDU. Auch die Hessische Verfassung ist ja ein Kompromiss zwischen CDU und SPD. Christian Stock war ja der Ministerpräsident einer Koalitionsregierung. Und Erwin Stein, der mich später beraten hat in Wiesbaden, Professor, später Bundesverfassungsrichter, war der Exponent der CDU. Der hatte übrigens in der Schulpolitik modernere Vorstellungen wie die damalige SPD. Wodurch unterschieden die sich? Also Stein war damals schon, ehe Zinn Ministerpräsident wurde, zum Beispiel für die Gesamtschule. Ja? Weil er also das angelsächsische Erziehungsideal vor Augen hatte. Und die Sozialdemokraten haben sich erst langsam in der Bildungspolitik zur mehr oder weniger zur Fortschrittspartei gemausert. Aber eins ist das Verdienst, das wollte ich hier deutlich sagen. Das gilt sowohl für meine Freunde aus der damaligen Zeit als auch für den Ministerpräsidenten Georg August Zinn. Hessen hat die Lernmittel und die Studienfreiheit gehabt. Schulgeldfreiheit. Ja. Einziges Bundesland, ja, glaube ich, zunächst. Ich hatte einen Mitarbeiter in der Staatskanzlei, der aus bürgerlichem Elternhaus im Osten war, sogar ein Adliger, der in Niedersachsen war und mir mal unter vier Augen gesagt hat, Herr Ministerpräsident, ich bin nach Hessen gekommen, weil mit drei Kindern ich in Niedersachsen das Schulgeld nicht hätte bezahlen können. Die Bildungschance in Hessen mit der Schulgeldfreiheit hat meinen Kindern geholfen und deshalb bin ich für ihre Politik. Wie war es aber möglich, dass Zinn, der ja nun nicht der einzige SPD-Ministerpräsident in dieser neuen Bundesrepublik war und sicherlich damals genauso finanzielle Schwierigkeiten hatte wie die Ministerpräsidenten in den anderen Ländern oder in Klammern bemerkt, wie die Ministerpräsidenten heute auch zu haben glauben, auf Aufgrund welcher Abwägungen oder auf Kosten welcher sonstigen finanziellen Verpflichtungen hat er diese soziale Tat durchsetzen können? Also ich kann das aus der Erinnerung nur jetzt nicht mit Haushaltszahlen belegen. Aber er hat sehr sich bemüht, die Industrie wieder in Gang zu bringen. Er wusste in der Zwischenwirkung zwischen Arbeitsplatzschaffung und Steuereinnahmen zum Beispiel. Also die Firma Höchst ist durch ihn sehr gefördert worden. Und er ist auch der Schöpfer des Frankfurter Flughafens. Denn es gibt nur ein Bild in einem Buch, wo er die erste Startbahn einweiht. Ich habe, wie Sie wissen, auch eine späte durchsetzen müssen. Und die neue Regierung muss sich jetzt bemühen, die dritte zu bauen. Aber so lange ist das her. Zinn hat gesehen, der Luftverkehr ist eine wirtschaftliche Größe und hat sich dafür eingesetzt. Übrigens auch für Biblis. Er war kein auch Feind für die Atombetriebe in Hanau. Ja, in Hanau. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück von diesen verkehrspolitischen Geschichten auf das, was sich so da sozial abspielt. Sie haben gesagt, da gab es eine Koalition mit dem BHE. Jemand, der heute, sage ich mal, unten jünger als 40 ist, hat überhaupt keine Ahnung, dass es diese Partei jemals gegeben hat. Die hat, wenn ich mich recht entsinne, aber auch in Bonn mit Adenauer koaliert. Ja. Was war das für eine Entstehung nach dem Krieg? Sehr einfach. Es war die Interessensvertretung der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen. Der lange Name hieß ja Block der Heimatvertriebenen. Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Unter Entrechteten war das also ein sehr schillernder Begriff, bis hin zu Beamten, die mal in Ostpreußen gedient hatten und hier eine Pension haben wollten. Aber das ist eine andere Sache. Das ist aber deutsche Geschichte. Und so die große staatsmännische Leistung von Zinn war, dass er ein Verhältnis zu dieser Gruppe und zu ihren Repräsentanten aufgebaut hat, die es an einem bestimmten Punkt, als er keine absolute Mehrheit mehr hatte, praktisch zwangsläufig sich ergaben, dass sie gerne zur SPD kamen. Ich will einen Namen hier aus Nordhessen nennen, Heinz Kreuzmann. Mein späterer Kollege in Bonn kam aus dem BAE und war dann sozialdemokratischer Mandatsträger im Bundestag und Staatssekretär im Innerdeutschen Ministerium. Weil diese Partei sich dann im Zuge der Entwicklung ja aufgelöst hat und die Repräsentanten sind in unterschiedliche Parteien gegangen, sind andere dann auch zur CDU gegangen. Kann mich doch erinnern, in der Wahlnacht 1954, als die CDU mit der FDP und dem BAE eine Mehrheit gehabt hätte, hat er mich noch in der Nacht losgeschickt, damit ich alle BAE-Leute ins Innenministerium hole. Und nachts um 2 Uhr stand die Koalition zwischen SPD und BHE. Das hat er aber auch schon vorher durch Freundschaften, dadurch, dass er ihnen geholfen hat, hat er vorher vorbereitet. Und ich bin der Auffassung, die Tatsache, dass wir damals, es gab ja im BHE eine ganze Anzahl von ausgesprochenen Rechten, Leuten aus dem Sudetengebiet, die aus einer ganz anderen Situation kamen, das in der Form nicht verstanden haben. Er hat sie integriert. Das hat dazu geführt, dass der BAE dann über 15 Jahre später die maßgebenden Leute, als der BAE sich auflöste, Mitglied der SPD wurden. Sie haben es eben schon gesagt, die Vertriebenen sind integriert worden, unter anderem auch durch die damals ebenso künstliche Erfindung des Hessentages, wie das Land Hessen ja selbst eine künstliche Erfindung war. Wissen Sie, wie die Idee zu dieser zunächst ja doch sehr folkloristischen Veranstaltung entstanden ist und was er auch langfristig für Ziele damit verbunden hat? Also man muss das auf dem Hintergrund der Dinge sehen, die wir vorher behandelt haben, der ernsten politischen Spannungen, die es gab mit Heimatvertriebenen und Flüchtlingen, im Grunde ja die aus der Notlage dieser. Und Zinn hat sicher nach einem Symbol gesucht. Hessen war ja eine Schöpfung der Militärregierung, das darf man nicht vergessen. Hessen hat es historisch in der heutigen Form nie gegeben. Aber rückblickend war es ein Glücksfall, dass auf den Spitzen von Bajonetten diese Frage geregelt wurde, die schon nach 1918 in der Reichsreform nicht geregelt wurde. Und nun ging es um die Frage, wie bringen wir die Nord- und Südhessen und die Einheimischen und die Flüchtlinge zusammen. Und Politik braucht Symbole. Und deshalb hat Georg August Zinn sicher inspiriert durch viele Volksfeste, die hier in Nordhessen sind oder auch in Frankfurt, im Großraum Frankfurt, gedacht, es muss doch eine Veranstaltung geben, wo alle zusammenkommen, und zwar nicht vom Staat dirigiert oder vom Aufruf der Regierung, sondern aus dem Selbstverständnis zum Beispiel von Vereinen. Es gibt ja auf dem Hessentag schon immer große Treffen aller Gesangvereine, es gibt einen Trachtenumzug. Und es gab dann auch zum Beispiel für die Heimatvertriebenen immer einen Tag oder für den VDK, also die kriegsbeschädigten Organisationen. Alle gesellschaftlichen Gruppen sollten auf diesem Hessentag zusammenkommen, und das hat er geschafft. Die Resonanz beim ersten Hessentag war überwältigend, und daraus ist eine Tradition geworden, die bis auf den heutigen Tag andauert. Und niemand findet das langweilig, dass das jedes Jahr in einer anderen Stadt ist. Im Gegenteil, gerade weil man immer den Ort gewechselt hat, ist diese Verbindung der verschiedenen Gruppen in Hessen und auch der verschiedenen Landsleute gut gelungen. Der 100. Geburtstag von Georg August Zinn ist exakt der Tag des 41. Hessentagsfestzuges am 27. Mai 2001. Ja. Dieser Hessentag, den haben Sie ja dann von Anfang an erlebt, 61 in Alsfeld der Erste. Wie hat der sich so über die Jahrzehnte entwickelt aus Ihrer Sicht? Also es ist immer Neues hinzugekommen, und das ist sicher auch richtig bei einer solchen Veranstaltung. Natürlich ist bis heute immer noch der Trachtenumzug am Sonntagmittag das gewaltigste Schauspiel und für die beteiligten Vereine, die aus ganz Hessen kommen, natürlich der Höhepunkt ihres Vereinslebens. Sie sind alle stolz, wenn sie an der Tribüne vorbeimarschieren, der Ehrengäste und des Ministerpräsidenten, und dann natürlich abends im Fernsehen sich selber sehen. Das darf man also seit dem Beginn des Fernsehens nicht unterschätzen, die suggestive Wirkung einer solchen Sache. Das war Holger Börner. Sie hörten Holger Börner und Rudi Arndt im Gespräch mit dem HR-Redakteur Klaus Krimmel. Dies war ein Ausschnitt aus einer Live-Veranstaltung in Kassel, die zum ersten Mal am 25.01.2001 gesendet wurde. Titel: Zeitzeugen erinnern sich an Georg August Zinn. Das waren unsere Archivschätze heute. In der nächsten Woche hören Sie hier um 14 Uhr eine Diskussion von Bürgern, die im Jahr 1951 ihre Fragen direkt an ihren Ministerpräsidenten richteten. Titel der Sendung: Bürgerfragen, die Regierung antwortet. Mein Name ist Christiane Kreiner, und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.